Internationaler Player, Weltstar. Spiel ganz oben in der Liga, so wie Neymar. Rock Hall of Fame, neben Bryan Adams. Ihr könnt mich haten, aber ihr seid nicht auf meinem Level. Internationaler Player, Weltstar. Spiel ganz oben in der Liga, so wie Neymar. Rock Hall of Fame, neben Bryan Adams. Ihr könnt mich haten, aber ihr seid nicht auf meinem Level. 5 Mille für nen Paar, 10 für einen Beat. 2 lila Scheine für ein paar Designer Jeans. Kein Deal, doch morgen kauf ich Sony BMG. Seine alle meine Brüder, hol sie aus dem Tief. Nie wieder Bus und Bahn, fahr im Lamborghini. Übern Brenner nach Italien, nur für Cantuccini. Strand von Rimini, Girls im Bikini. Reiben für mich frische Trüffel auf die Linguini. Nach zum Studio in Rom mit Eros Ramazzotti. Ich sing mit Autotune so gut wie Pavarotti. Häng mit Francesco Totti, erzähl ihm Ghetto Stories. Wir von nächstes Jahr für Range Rover bei der Camel Trophy. Vor meiner Tür jeden Tag 1000 Menschen. Gib nur dem Papst die Privataudienz. Eingeladen zum Abendessen bei Thomas Gottschalk. Ich und die Stars, seine Familie wie die Cosa Nostra. Fans kreischen, sehen sie mich im Helikopter kommen. Ich hab jetzt mehr Fans in Moskau als Modern Talking. Jeden Sonntag am Ballen mit Dennis Rodman und Kim. Bin ich der Beste, doch kapesse so wie Magic Johnson. Mit Jimmy Kimmel am Klavier mit Alicia Keys. Spiel im neuen A-Team Film Mr. T. Ich fahr Maserati, gejagt von Paparazzi. Hollywood Boulevard, bin auf dem Weg zur Oscar Party. Internationaler Player, Weltstar. Spiel ganz oben in der Liga, so wie Neymar. Rock Hall of Fame, neben Bryan Adams. Ihr könnt mich haten, aber ihr seid nicht auf meinem Level. Internationaler Player, Weltstar. Spiel ganz oben in der Liga, so wie Neymar. Rock Hall of Fame, neben Bryan Adams. Ihr könnt mich haten, aber ihr seid nicht auf meinem Level. Denn ich bin international, international, international, international, international, international, international, international, international, international, international. Ich bin ein Weltstar.